über den Hajj von Abi Bakr sprechen sollen, im 9. Jahr nach Hijra, als der Prophet von Ghazwat Tabuk, als er von Tabuk, also der Kampf gegen die Römer, als er zurückgekommen ist, alayhi salatu wassalam, und da wurde auch die Sura At-Tawba offenbart. Wir hätten heute, inshallah, über die Sura At-Tawba sprechen sollen, über die Ayat aus Sura At-Tawba. Und über einige Ahkam, über einige, also Regeln, islamische Regeln im Dschihad, was das Dschihad angeht und Kampf gegen die Kuffar und die Beziehung zu den Munafikin. Aber mit Allahs Erlaubnis werden wir heute nicht darüber sprechen. Wir werden ein ganz anderes Thema erwähnen, weil, ehrlich gesagt, ich sehe, dass es sehr notwendig ist, dass wir über dieses Thema sprechen. Und das ist die Beziehung zwischen den Ehepartnern. Wir wissen, dass der Dschihad, fi sabilillah, die beste Tat ist, die es gibt. Nach Shahada in la ilaha illallah gibt es nichts Besseres außer der Kampf gegen Kuffar und Verteidigung des Islams und der Muslime. Darüber werden wir eines Tages sprechen. Aber, weil wir, vielleicht werden manche von uns Kontakt mit Dschihad, fi sabilillah, haben. Vielleicht werden sie es nie haben. Aber die meisten von uns sind verheiratet oder werden heiraten, inshallah. Aber in den Dschihad werden wahrscheinlich nicht alle gehen. Deswegen, wenn wir schon nicht fi sabilillah kämpfen, dann müssen wir schauen, dass unsere Ehe so ist, wie sie sein sollte. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen müssen wir schauen, dass unsere Ehe so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Weil es ist traurig, dass wir ständig Geschichten hören über Muslime, die sich an Koran und Sunna halten, wie ihre Ehe ist. Wir zweifeln nicht, dass ungerecht seiner Frau gegenüber zu sein oder dass die Frau ungerecht ihrem Mann gegenüber ist, das ist eine viel größere Sünde, als sich zu rasieren. Zweifellos. Sich den Bart zu schneiden, ihn zu kürzen, damit zu spielen, ist haram. Zweifellos. Über Rasieren wollen wir gar nicht reden. Das ist eine kleinere Sünde, als dass man ungerecht gegenüber seiner Frau, Ehefrau ist. Oder wenn man zwei Frauen hat oder mehrere, dass man die eine bevorzugt über die andere. Wie der Prophet s.a.w. sagt, wer mehrere Frauen gehabt hat oder wer zwei Frauen hat, und der eine bevorzugt über die andere, wird Yomul Qiyamah kommen, wawajhuhu ma'il, oder washakuhu ma'il, sein Gesicht wird gelähmt sein, oder ein Teil seines Gesichtes wird gelähmt sein, wird runterhängen, als Strafe für seine Ungerechtigkeit. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst die Ungerechtigkeit verboten hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst verpflichtet, niemals ungerecht zu sein. Und er hat die Ungerechtigkeit unter uns, subhanallah, als für haram erklärt. Das wisst ihr, barakallahu fikum. Deswegen ist es traurig, wenn ich höre, Bruder hat seine Frau K.O. geschlagen. Ein Muslim hat seine Frau K.O. geschlagen. Es ist traurig, wenn man hört, Muslim hat seine Frau irgendwo im Straßenland gelassen und ist weggefahren. Es ist traurig zu hören, dass der Bruder sich ständig auf die Seite seiner Eltern stellt, obwohl sie Walama sind, oder Fasaka, oder Kefara. Oder die Frau stellt sich auf die Seite ihrer Mutter, obwohl sie Kafira ist. Die Frau stellt sich auf die Seite ihrer Mutter, oder auf die Seite, sie verteidigt ihren Vater, obwohl ihr Vater Kafir ist. Diese Sachen sind traurig und sie bedeuten, dass die Muslime nicht die Religion richtig verstanden haben. Barakallahu fikum. Deswegen ist es wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Wir reden in Aqidah ständig über diese Sache, al-Walay wal-Bara. Die Liebe im Namen Allahs und der Hass und das Distanzieren im Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Das gilt auch für die Ehepartner. Du distanzierst dich von deiner Familie, die Kuffar sind und Jahle und Walama. Und unterstützt deine Frau. Und deine Frau macht das Gleiche. Es gibt keinen wichtigeren Mann für die Frau, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als ihren Mann. Ihr Mann ist wichtiger als ihr Vater. Ihr Mann ist wichtiger als ihre Brüder. Ihr Mann ist die wichtigste Person in ihrem Leben nach dem Propheten alaihi salatu wasalam. Versteht ihr mich? Ja? Das, was es also Befehle und Verbote angeht. Ja? Aber was es das Leben angeht, dann ist ihr Mann wichtiger als der Prophet sallallahu alaihi wasalam. Ja? Weil sie hat ja einen Mann. Sie braucht ja keinen zweiten Mann. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Deswegen werden wir inshallah ta'ala in, ich hoffe, 3, höchstens 4 Vorträgen einige inshallah ta'ala dieser Punkte erwähnen. Ja? Jeder kennt also das Buch 50 Blumen aus dem Garten der Ehe. 50 Blumen aus dem Garten der Ehe. Wir werden inshallah ta'ala versuchen, in 3 Vorträgen diese Punkte zu erwähnen. Mit einer kurzen Erläuterung dazu inshallah ta'ala. Halas. Warum? Weil es ist traurig. Wallahi, es ist traurig, dass du hörst, einer erhält sich an Koran und Sunna, liebt Mujahideen fi sabilillah, liebt seine Brüder und so weiter und so weiter. Er weiß nicht, wie er seine Frau behandeln soll. Die Frau auf der anderen Seite, mashallah, tabarakallah, sie trägt Niqab, hält sich an Koran und Sunna, alhamdulillah, aber sie erfüllt nicht ihre Pflichten ihrem Mann gegenüber. Sie gehorcht ihrem Mann nicht. Und der Mann respektiert seine Frau nicht. Und so weiter und so weiter. Das sind traurige Sachen, die mich wallahi dazu gebracht haben, dass wir jetzt eine Pause machen in Sira. Die Sira wird uns inshallah ta'ala nicht weglaufen. Wir werden inshallah ta'ala noch viel über die Sira sprechen. Und wir werden immer wieder Geschichten aus der Zeit des Propheten Salam wieder, also wiederholen und nochmals erwähnen. Ja? Ganz besonders, wenn irgendetwas in unserer Zeit passiert, was zur Zeit der Sahaba passiert ist. Zum Beispiel, ein Beispiel, wir hören, irgendein Kafir hat eine Muslim auf der Straße angegriffen, hat versucht, ihr den Hijab runterzunehmen. An was erinnern wir uns? An den Vorfall, als die Juden von dem Stamm Banu Qaynuqa den Hijab von einer Muslima in Medina runtergezogen haben. Ein Sahabi, der Allah alayhi, hat das gesehen, hat sofort den Juden getötet, von dem Stamm Banu Qaynuqa. Die Juden haben ihn getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie vertrieben aus Medina. Für immer wurden sie verbannt. Ja? Allahu Akbar. Er hat sie vertrieben aus Medina wegen was? Wegen einer muslimischen Frau. Das ist nur ein Beispiel. Alles. Es gibt viele Beispiele. Weil die Sira, die Lebensgeschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wiederholt sich immer wieder. Alles. Deswegen habe ich gesagt, ist es sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, inshallah ta'ala, und dass wir diese Sache ernst nehmen. Dass wir diese Sache ernst nehmen. Es ist zweifellos Gnade Allahs, Rahme Allahs uns gegenüber, dass er uns den Talaq vorgeschrieben hat. Was ist Talaq? Die Scheidung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Scheidung vorgeschrieben. Allah hat uns erlaubt, dass wir uns von unseren Frauen scheiden. Und der Hadith, wo angeblich der Professor mir sagt, von allen erlaubten Sachen, hasst Allah am meisten die Scheidung. Dieser Hadith ist gelogen. Das ist kein Hadith vom Propheten Salam. Ist Hadith daif. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Leute haben den Hadith erfunden, damit sie die Scheidungsrate senken bei den Muslimen. Das ist falsch. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas hassen würde, dann würde er es auch verbieten. Sie sagen, das ist haram. Alkohol ist haram. Schweinefleisch ist haram. Zina ist haram. Stehlen ist haram. Du kannst es dir dann aussuchen, ob du es machst oder nicht. Wenn du es machst, nachdem du erfahren hast, dass es haram ist, dann hast du die Strafe sowieso verdient. Ha? An Allah, tabarak wa ta'ala, ist es, ob er dich dann bestraft oder nicht. Deswegen sage ich, Allahs Gnade ist, dass du dich von deiner Frau trennst. Aber, bevor du dich von ihr trennst, erfülle eine wichtige Sache. Und das ist was? Al-Adl, die Gerechtigkeit. Weil Wallahi, ist es schlimmer, dass die Frau dir gegenüber ungerecht ist oder dass du ihr gegenüber ungerecht bist? Ja? Hauptsache, du bist nicht ungerecht. Hauptsache, du machst niemanden Zulm. Hauptsache, du machst niemanden, wie sagt man das, zu Leide? Ja? Leid zu. Hauptsache, du bist gerecht. Ob die Leute dir Schaden zufügen, ob die Leute dir gegenüber ungerecht sind, das ist egal. Warum? Weil zum Beispiel wenn du mir Unrecht tust, du bist ein Zalim mir gegenüber, du tust mir Zulm, Ungerechtigkeit, na? Ich weiß es, ob ich dir verzeihe oder nicht. Aber wenn ich dir Unrecht tue, Allahu alam, ob du mir verzeihst oder nicht. Versteht ihr mich? Das ist ein großes Risiko. Weil wenn du mir nicht verzeihst, wird mir Allah auch nicht verzeihen. Versteht ihr? Allah wird seinen Hak, sein Recht, wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Aber das Recht deines Bruders kann Allah nicht verzeihen. Versteht ihr mich? Ha? Sondern Yawmul Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala zwischen euch schlichten. Wenn du ihm Zulm gemacht hast, oh, dann pass bloß auf, dann wirst du sehen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen ist das Wichtigste, ist, dass du niemandem Unrecht tust. Dass du deiner Frau auch nicht Unrecht tust. Na? Und für die Frauen, für die Schwestern, das Wichtigste ist, dass sie ihren Mann nicht Unrecht tut. Wenn er ihr Unrecht getan hat, dann, was ist dann mit ihr? Dann ist Allah subhanahu wa ta'ala ihr Unterstützer. Ha? Was sagt der Prophet zu Muad? Ha? Ja, Muad, ittaqi da'wat al-mazlum. Fürchte dich der Dua von einem Maslum, derjenige, dem Unrecht getan wurde. Hab Angst vor seiner Dua. Seine Dua, Wallahi, ist gefährlicher als Atombombe. Wallahi, ittaqi da'wat al-mazlum. Hab Angst vor der Dua von einem Maslum, also derjenige, dem Unrecht getan wurde. Seine Dua ist sehr gefährlich. Warum? Sagt der Prophet, zwischen ihm, also derjenige, dem Unrecht getan wurde, und zwischen Allah gibt es keinen Hijab. Es gibt keine Trennwand. Die Dua kommt direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala an. Ha? Deswegen, du bist ungerecht gegenüber deiner Frau. Ha? Stelle vor, ihr platzt irgendwann einmal der Faden oder der Kragen oder wie auch immer. Und sagt, oh Allah, dieser Zalim, ha? Räche dich bei ihm für mich. Alas. A'udhu billah. Oder dass der Mann sagt, oh Allah, diese Frau, sie ist so ungerecht mir gegenüber. Na, es ist so, wir müssen ehrlich sein. Es ist nicht immer so, dass der Mann ungerecht gegen der Frau, also gegenüber der Frau ist. Die Frauen sind auch ungerecht gegenüber den Männern. Wir sind hier nicht, wie sagt man das, parteiisch. Auf keinen Fall, wir dürfen nicht parteiisch sein. Ha? Sondern wir wollen die Religion lernen. Wir wollen das lernen, was Allah zufrieden macht, der Barak wa ta'ala. Ha? Damit wir danach handeln. Versteht ihr mich? Ein Muslim muss danach streben, ein Ehemann zu sein. Ein wahrer, ein richtiger Ehemann zu sein. Versteht ihr mich? Und eine Muslima muss danach streben, dass sie wirklich eine gute Frau ist. Weil wie die islamischen Gelehrten sagen, rahimahumullah ta'ala, die Frau, die Muslima, ist eine Schule. Ja? Wenn die Frau aufrecht ist, dann hat sie eine ganze Generation großgezogen. Ja? Die ganze Umma liegt in den Händen von den Frauen. Wenn die Frau, wenn die Mutter ihrem Sohn sagt, ja, mein lieber Sohn, du darfst von niemandem Angst haben, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Also der Hadith von Abdullah ibn Abbas. Ja? Wenn du irgendein Problem hast, mein Sohn, im Leben, dann verlange nicht von den Menschen, die Menschen sind selber schwach, ja? Sondern bitte Allah, er wird dir geben. Ja? Mein Sohn, wenn du Angst hast von irgendwem, dann bitte Allah, er wird dich unterstützen, weil du bist ein Mu'min und Allah unterstützt die Mu'minin. Er hat ihnen versprochen, oh Allah, arbeite für die Sache Allahs immer. Also die Mutter sagt zu ihrem Kind, mein Kind, arbeite für die Sache Allahs, der Barakat Allah. Interessiere dich für die Sache Allahs. Weil wenn du dich für Allah interessierst und für seine Sache, wird Allah sich auch für dich interessieren. Entschuldigung, Bruder, Barakallahu fikum. Angeblich ist das jemand, der nicht weiß, was wir Vortrag haben. Khaira. Aywa. Ich habe jetzt den Faden verloren. Genau wie die Schwester. Aywa. Wenn die Frau aufrecht ist, wenn die richtige, eine richtige Mu'mina ist, dann wird die ganze islamische Umma richtig sein. Die ganze islamische Umma wird richtig sein. Subhanallah. Sheikh Hafid bin Ajab al-Dawsari, dieser einer von unseren Schuyuch in unserer Zeit, einer der besten Ulema, die wir in unserer Zeit haben. Ha? Hafid bin Ajab al-Dawsari, sucht es im Internet, ihr werdet es finden, inshallah. Ha? erzählt eine Geschichte über eine Frau in Palästina. Ihr Mann und zwei ihrer Söhne sind gestorben im Kampf gegen die Kuffar. Ja? Und als ihr dritter Sohn 17 Jahre alt wurde, hat sie ihm gesagt, geh jetzt zu denen und so, inshallah, sie sollen dich vorbereiten für den Kampf gegen die Kuffar. Ja? Sie haben ihn sofort erkannt, sie haben gesagt, Subhanallah, dein Vater ist ein berühmter Mujahid, fi sabilillah gewesen und deine Brüder auch haben es also richtig gezeigt, wie sehr sie Allah und seinen Propheten a.s. lieben. Geh zurück zu deiner Mutter. Alas. Und die Mutter sagt, Wallahi, wenn ihr nicht vorbereitet für den Kampf, dann werde ich es machen. Ich werde es machen. Ich werde ihn für den Kampf vorbereiten. Wenn aber das, wie sagt man das, wenn das erfolglos wird, dann seid ihr schuld. Weil ich kenne mich damit nicht aus. Stellt euch vor, alle muslimischen Frauen werden so. Ja? Stellt euch vor, alle muslimischen Mütter werden so. Ja? Subhanallah. Ja? Ich kann mich erinnern, ich wollte studieren gehen. Meine Mutter hat eine Woche lang geweint, bevor ich weggegangen bin. Mein Bruder sagt zu ihr, warum weinst du, was los? Sie sagt, na siehst du nicht, der will nach Tschetschenien gehen. Mein Bruder sagt, nicht Tschetschenien, Jordanien, das ist ein Unterschied. Sie sagt, ach so, alles, nicht nach Tschetschenien, er will Jordanien studieren gehen, dort gibt es keinen Krieg, dort ist alles gut. Ja, die jordanische Regierung ist dafür da, damit sie die Grenzen mit Israel, wie sagt man das, aufrecht hält, damit ja nicht diese bösen Muslime über die Grenze kommen zu den Kuffar und so weiter. Munafikin, die jordanische Munafik-Regierung, Al-Muhim, stellt euch vor, alle muslimischen Frauen werden so, dass sie ihren Sohn von klein aus oder Tochter, dass sie ihn großzieht, dass sie Allah dienen. Was heißt Abdullah? Allahs Diener. Ja? Dass die Frau aus ihren Kindern einen Diener Allahs, der Baraka Ta'ala, macht. Aber Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die Eltern, sogar wir, leider, ja, wegen unserer schwachen islamischen Erziehung, die wir haben keine islamische Erziehung. Wir haben so halt ein bisschen was von Islam, so ein bisschen, weißt du. Allah musta'an. Möge Allah unseren Hal, Subhanallah, verbessern, Tabaraka Ta'ala. Ja? Wir erziehen unsere Kinder, dass sie auf ihre eigenen Nützen schauen. Dass sie ihre eigenen Diener sind. Das ist schon gute Schule, eine gute Arbeit, dann später eine schöne Frau. Wenn sie nicht brav ist, aufs Auge. Ist das islamische Erziehung? Nein, Wallah. Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Deswegen werden inshallah ta'ala diese Punkte eins nach dem anderen erwähnen, inshallah ta'ala. Ja? Aber wir werden nicht, dass jemand glaubt, wir werden unseren Manhaj auf die Seite lassen. Ja? Wir lassen unseren Manhaj nie. Egal, ob wir über Tahara sprechen. Tahara, was bedeutet Tahara? Reinheit, Reinigung, nicht Reinigung, Reinheit, Sauberkeit und so weiter. Ja? Alles. Das Gebet, das Salah, Zekah, Hajj, alles. Wir werden immer mit dem Manhaj von Ahl Sunnah wal Jama'a, was alle diese Kapitel in der Scharia, wie sagt man das, also interpretieren auf die Art und Weise von Salafi Salih Rahimahumullah Ta'ala. Inshallah, wir haben eh genug geredet, oder? Wie lange reden wir schon? 20 Minuten und wir haben gar nicht begonnen. 34 Sekunden. Halas, wir beginnen jetzt inshallah ta'ala. Erster Punkt von diesen 50. Ihr müsst Allah gegenüber Taqwa haben. Ja? Der Mann und die Frau. Alle beide müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Alle beide müssen Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala haben. Weil wallahi, in Taqwa, in Gotteswürdigkeit, liegt was? Der Erfolg. Nicht nur bei einer Ehe, in einer Ehe. Ja? Wenn ein Mann nicht Angst vor Allah hat, glaubst du, er hat Angst vor der Polizei? Wenn er keine Angst hat vor Allah, dann wird Allah ihn damit bestrafen, damit er vor den Menschen Angst hat. Ja? Aber wenn er keine Angst hat vor Allah, dann wird er nicht zurückhalten, seiner Frau ungerecht gegenüber zu sein. Sie zu schlagen zum Beispiel. Oder sie nicht zu ernähren, so wie er das machen sollte. Ja? Oder sich um sie zu kümmern. Oder ihr Schutz zu geben. Und so weiter und so weiter. Wenn er keine Angst hat vor Allah, dann wird die Frau wie eine Sklavin bei ihm sein. Das gleiche gilt auch für die Frau. Wenn die Frau keine Angst hat vor Allah, subhanahu wa ta'ala, dann wird ihr Mann dann wird sie wahrscheinlich ihre Lage ausnutzen, oder besser gesagt, das Land, in dem sie lebt. Ja? Jetzt, eine Frau, welche Nummer ist das? 133? Ja. Ja, mein Mann, er glaubt, wir sind in Afghanistan. Sie kommen und schnappen sich den Bruder. Wenn die Frau keine Angst hat vor Allah, dann wird sie das machen. Wenn sie das macht, wenn sie Kuffar gegen ihren eigenen Mann hetzt, ist das ein Zeichen der Gotteswürdigkeit? Ist das ein Zeichen, dass sie Angst vor Allah hat? Nein, Wallah, das ist das Gegenteil davon. Sie hat keine Angst vor Allah. Weil sie weiß, sie hat damit, sie nimmt Kuffar als Helfer und Unterstützer gegen einen Muslim. Was ist das? Das ist Kufr. Subhanallah. Ist das nicht so? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hätten sie an Allah geglaubt und an das jüngste Gericht, würden sie die niemals als ihre Unterstützer, hätten sie die Kuffar niemals als ihre Unterstützer genommen. Halas. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Deswegen, also der erste Punkt ist, dass der Mann Allah fürchtet, wenn es sich um seine Frau handelt, und dass die Frau Allah fürchtet, wenn es sich um ihren Mann handelt, dass der Mann seine Pflichten erfüllt und dass die Frau ihre Pflichten erfüllt. Die Frau hat nicht nur Pflichten. Hat die Frau nur Pflichten? Nein, die Frau hat auch Rechte. Das gleiche gilt für den Mann. Der Mann hat Pflichten und Rechte natürlich. Er hat seine Rechte. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Die Taqwa ist Schlüssel zu jedem Erfolg. Glaub mir, wenn zum Beispiel der Mann, ich spreche jetzt die Schwestern, wenn dein Mann ungerecht dir gegenüber ist, ja, du brauchst nur Allah fürchten. Wallahi, er wird deine Lage auf sich nehmen, tabarakatala, um deine Probleme zu lösen. Wenn du ihn nur fürchtest, weil was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ يَحْتَسِبْ. Derjenige, der Allah fürchtet, aufrecht, Angst vor Allah hat, Allah wird ihn einen Ausweg finden. Subhanallah. Zum Beispiel Sheikh Harifi erwähnt eine Geschichte über eine Schwester. Also ihr Mann, ihr Vater hat gesagt, ja, es gibt einen, ist, ja, aufrecht, ist gut und so, wir verheiraten dich mit ihm und so. Und sie hat gesagt, ja, okay, wenn du denkst, inshallah, ta'ala, ich bin Also sie ist so erzogen worden, dass sie ihrem Vater gehorcht. Sie hat gesagt, okay, wenn du glaubst, dass er der Richtige für mich ist, ich mache das, was du sagst, Vater. Alas? La hawla wa la quwwata illa billah. Ich mache das, was du sagst. Sie haben sie verheiratet. Sie hat später gesehen, dass dieser Mann Katastrophe ist. Hat große Sünden begangen, hat große Sünden getan und so weiter und so weiter. Er war aber hat keinen Kufr begangen. In dem Sinne, dass er aufhört zu beten. Wer aufhört zu beten und will nicht mehr beten, ist Kafir. Ja? Er hat das nicht gemacht. Er hat aber große Sünden gehabt, andere Sünden. Hat Musik gehört, Zigaretten geraucht und so. Aus seinem Mund sind Wörter gekommen, die ein Mu'min nicht sagt und so. Aber sie hat trotzdem Sabr mit ihm gemacht. Ja? Wäre sie, sagen wir mal in Saudi-Arabien, zu ihrem Vater gegangen, der sie sagt, Wallahi, dieser Typ ist Katastrophe. Der ganze Stamm von ihr, da sind Tausende von Leuten. Ja? Sie gehen einfach zu Qadi und sagen, halas, wir wollen die Scheidung. Ja? Der Qadi schaut und so. Am Ende wird er die Scheidung geben, weil die Frauen haben starke Familien dort. Halas? Sie hätte ihre Stärke, die Stärke ihres Stammes, hätte sie ausnutzen können. Wenn ich sage, mit diesem Fasik, mit diesem Sünder will ich nicht zusammenbleiben. Aber was hat sie gehabt? Sie hat gewusst. Nicht nur, dass sie gewusst hat, sondern sie war sich hundertprozentig überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit allem, was in diesem Universum passiert, dass er damit steuert, der Barak wa ta'ala. Und wenn er etwas möchte, dann sagt er was? Welches Wort? Sei nur zwei Buchstaben. Kun feyakun. Er sagt, der Barak wa ta'ala, werde und es wird. Halas. Und sie wusste das. Was hat sie gemacht? Während ihr Mann Sünden gemacht hat, sie hat Allah darum gebeten, dass er ihre Lage bessert, dass er ihren Mann recht leitet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn aus diesen Sünden rettet und befreit. Ha? Was ist passiert? Nach einiger Zeit wurde aus diesem Mann, der bis gestern ein Fasik war, ein sündender Muslim, wurde ein wahrer Mu'min. Er hat Tauba gemacht für seine Sünden. Warum? Wer hat begonnen, sich vor seiner Frau zu schämen? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gerecht geleitet, zweifellos. Aber er hat begonnen, sich vor seiner Frau zu schämen. Er hat gesagt, subhanallah, diese Frau ist schon interessant. Ja? Diese Erziehung, wie ihr Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala gebunden ist. Ja? Bei allen ihren Problemen, an wen wendet sie sich? Mama, kannst du mich abholen? Dieser Mann macht Probleme. Na, an wen wendet sie sich? An ihren Vater, an die Polizei, an die Kuffar, an die Familie. Sie wendet sich an Allah, weil das ist dein Mann. Versteht ihr mich? Das ist dein Mann, das ist nicht irgendein Fremder. Das Gleiche ist doch bei deiner Frau. Du musst Angst vor Allah haben, wenn es sich um deine Frau angeht. Subhanallah. Der Prophet sagt, innahunna awanun indakum. Sie sind wie Sklavinnen bei euch. Die Frauen sind wie Gefangene bei euch. Ha? In unserer Zeit vielleicht nicht. Ha? Sie knallt dir einfach nur die Tür vor der Nase. Bam! Und dann kannst du in der Moschee schlafen. Alles. Aber auf der anderen Seite, sie sind wirklich wie Gefangene. Was soll sie machen, Miskina? Darf sie aus dem Haus gehen oder ohne Erlaubnis ihres Mannes? Nein, sie darf nicht rausgehen. Darf sie jemanden ins Haus lassen, den ihr Mann hasst? Nein, sie darf niemanden ins Haus lassen, ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Auch wenn das ihre Familie ist. Er sagt, hör zu, diese Verwandte von dir oder diese Cousine von dir, die will ich hier nicht sehen. Das ist eine richtige Shaitana. Ja? Die Frau hat das zu respektieren. Sie sagt, ja, wenn du sagst, dass sie Shaitana ist. Vielleicht ist sie, vielleicht nicht. Aber reinlassen mal, halas. Die Sache ist geklärt. Es wird nicht mehr diskutiert über diese Sache. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Sie hat nicht das Recht, jemanden in sein Haus reinzulassen, ohne seine Erlaubnis. Aber auf jeden Fall, wenn du sie siehst, was will sie machen, Miskina? Du musst Allah fürchten, was es sie angeht. Ha? Dass du jetzt kommst und sie hat einen Fehler gemacht. Sag mir, die Frau hat einen Fehler gemacht. Und du kommst und verprügelst sie. Okay, sagen wir, willst du die Gerechtigkeit? Verprügeln wir dich jedes Mal, wenn du in die Moschee kommst. Weil du machst auch Sünden. Du hast dir den Bart geschnitten. Ha? Wenn du deine Frau verprügelst, dass sie einen Fehler zu Hause macht, wenn du in die Moschee kommst, werden wir dich verprügeln. Okay? Sie hat Fehler gemacht, hat dafür Watschen bekommen. Du machst Fehler, bekommst jetzt von uns Watschen. Das ist ein Deal. Ha? Willst du nicht? Subhanallah. Wie wäre das, wenn Allah dich für jeden deinen Fehler bestrafen würde? Ja? Du machst einen Fehler, denn Allah subhanahu wa ta'ala bestraft dich sofort. Nein, das ist nicht. Allah würde das nie machen. Allah macht nicht sowas, der Barik. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig. Allah ist der seine Gnade ist unendlich, der Barik. Er hat mit uns Sabur. Wir machen ständig Fehler. Aber Allah macht trotzdem mit uns Sabur. Und will uns nicht bestrafen und hofft, dass wir uns bessern. Und er leitet uns, er ist der uns die Rechtleitung gibt, der Barak Yatala. Er leitet uns dazu, dass wir Tauba machen und sagen, oh Allah, verzeih uns. Und Allah freut sich über die Tauba und er verzeiht dir noch. So groß ist seine Gnade, der Barak Yatala. Deswegen, du hast deine Frau verprügelt, weil sie einen Fehler gemacht hat. Okay, wir verprügeln dich auch, weil wir haben gesehen, du hast deine geraucht. Die Leute haben dich gesehen. Du bist unser Bruder, betest mit uns in Moschee. Aber die Leute haben dich gesehen, dass du geraucht hast. Wir müssen dich auch verprügeln. Weil das ist jetzt das neue System. Wegen Fehler, Faust in die Zähne. Alles. Du hast deine Frau verprügelt, sie hat einen Fehler gemacht. Wir verprügeln dich auch, du hast deinen Bart gekürzt. Wer hat dir erlaubt, dass du deinen Bart kürzt? Der Prophet hat dir gesagt, lasst euch den Bart wachsen. Und du hast ihn gekürzt. Wir verprügeln dich jetzt. Du hast Frau gesagt, mach das und das. Sie hat es nicht gemacht. Aus dem oder anderem Grund, du hast sie verprügelt. Der Prophet sagt ja, lasst euch den Bart wachsen, du hast ihn gekürzt. Jetzt verprügeln wir dich. Und so weiter und so weiter. Nein, das willst du nicht. Ha? Zweitens, würdest du mich verprügeln? Nicht, weil ich so gefährlich bin, sondern ich bin dein Bruder in der Moschee. Okay, mich oder irgendeiner von uns hier in der Moschee. Wir sind Brüder in der Moschee, gell? Ja, auch, ja? Außerhalb der Moschee auch. Ja? Außerhalb der Moschee sind wir auch Brüder. Halas. Ich würde dich nie schlagen. Warum? Weil es ist peinlich, dass ich einen Bruder schlage. Aber Frau schlage ich. Ist das? Ja? Wenn ich einen Bruder im Islam nie schlagen würde, Was ist denn mit Frauen, die dir Essen macht, die dir Kinder auf die Welt bringt? Allahu Akbar, 9 Monate trägt sie deine Kinder. Ja? Wenn dann die Kinder sagen, also ente men, ente min men, von wem bist du das Kind? Von wem sagt das Kind? Von Mutter, so und so? Nein, von Vater. Dein Kind hat sie 9 Monate getragen. Mehr oder weniger. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fik? Ja? Sie ist diejenige, die da ist. Wenn du ein Problem hast, du kommst nach Hause und sagst, schau, Frau, es ist so und so und so, und sie sagt, alles, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala ist auf deiner Seite, er wird dich unterstützen, er wird dich rechtleiten, er wird dich beschützen vor den Kuffar und so weiter und so weiter. Das gleiche, was Khadija zu dem Propheten Salam gemacht hat. Er ist gekommen zitternd, alayhi salatu wassalam. Er hat gezittert vor Angst. Wegen dem Ereignis, was passiert ist in der Höhle mit Jibril, alayhi salam. Er hat gezittert, alayhi salatu wassalam. Hätte seine Frau zu ihm gesagt, oder irgendwas Negatives, wa iyaza billah, wie hätte er sich gefühlt? Seine Frau war die erste und größte Unterstützung am Anfang der Offenbarung. Subhanallah. Und gleich am Anfang war die erste, die an ihn geglaubt hat, war eigentlich seine Frau Khadija bint Khuwaylid. Sie sagt zu ihm, Subhanallah, du brauchst keine Angst haben. So wie du bist. Die Leute wissen, wer du bist. Allah würde dich niemals erniedrigen. Wir wissen, wer du bist. Du hilfst den Schwachen und unterstützt die Armen und pflegst deine Familienbeziehungen. Du bist das beste Beispiel für die Menschheit. Alle kennen dich. Frag jeden in Mekka über Muhammad alayhi salatu wassalam, Al-Amin. Alle werden bezeugen, das ist der Beste, den wir haben hier bei uns in Mekka, in der heiligen Stadt. Alle werden das bezeugen. So einen wie dich wird Allah niemals erniedrigen. Hab keine Angst. Subhanallah, seine Frau unterstützt ihn. Deswegen, willst du, dass deine Frau so wie Khadija ist, sei du wie Muhammad alayhi salatu wassalam. Versteht ihr mich? Dass du Sünden machst, dass du mit deiner Religion spielst, willst aber, dass deine Frau Hafidha ist, nicht Hafidha im Sinne, dass die Koran auswendig kann, sondern Hafidha, dass die Religion, wie sagt man das, also dass sie auf die Religion achtet, dass sie auf sie, Hifz bedeutet aufpassen. Hafidha, Yahfadhu bedeutet etwas aufpassen. Verstehst du mich? Ich passe auf etwas auf. Wenn du sagst, er ist Hafidhul Quran, er passt auf den Koran auf. Er ist der Wächter des Korans in dem Sinne, er hat ihn in sein Hafidh. Du sagst, meine Frau ist Hafidh in dem Sinne, sie passt auf die Religion auf. Sie spielt nicht mit einer Religion. Sei du aufrecht. Die Frau wird inshallah auch aufrecht sein. Wenn das nicht der Fall wird, du bist ein Mu'min und die Frau will Kufr und Schirk und Fisk, dann wird es sich trennen, früher oder später. Aber du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala wie ein Mann mit einer sauberen Weste dastehen, mit einer weißen Weste. Sie wird nicht sagen können vor Allah, Wallahi, er ist der Schuld, dass ich also die falsche Richtung gegangen bin. Er hat mir Unrecht getan. Er war salim mir gegenüber. Er hat seine Pflichten mir gegenüber nicht erfüllt. Das wird sie nicht vor Allah sagen können. Und das ist das Wichtigste. Du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie sagt man das? Beri. Wie sagt man Beri? Freigesprochen oder entschuldigt oder ich bin, wenn wir sagen, eine Beri'un, ich bin unschuldig. Eine Beri'un bedeutet, ich bin unschuldig. Du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala rein von allen Beschuldigungen. Deine Frau kann dich nicht beschuldigen. Das Gleiche gilt auch für die Frau. Alas. Versteht ihr mich? Wenn die Frau aufrecht ist, wenn sie ihre Pflichten gegenüber ihrem Mann erfüllt, der Mann ist aber salim. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie unterstützen. Und er wird ihr Problem auf sich nehmen. Und falls es zu Trennung kommt, wird dieser Mann vor Allah nichts sagen können. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn schon, wie sagt man das, das, was er verdient, wird Allah ihm geben. Deswegen, dass die allererste Sache, das Allerwichtigste ist, dass die Frau und der Mann, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Dass sie denjenigen fürchten, vor dem sie eines Tages stehen werden, alle beide. Und es wird wirklich, wallahi, das wird kein schöner also Moment sein. Es wird ein schwerer Moment sein für uns alle. Ein gefährlicher Moment, dass du neben deiner Probleme, die du, neben deiner Sünden, die du dein ganzes Leben gemacht hast, du hast noch deine Frau am Hals, die sich über dich beschwert. Und die Melaika sind Zeugen. Die Engel sind Zeugen. Und du bist selbst Zeuge gegen dich selbst. Und die Menschen sind Zeugen gegen dich. Und die Frau schreit, ich will mein Recht. Hast du das nötig? Hast du das nötig, Barakallahu fik, Yomul Qiyamah? Nein, Allah, du hast es nicht nötig. Du hast genug Probleme. Du brauchst nicht noch eine Frau, die dich noch vor Allah fertig macht. Deswegen gib ihr ihr Recht. Ja? Gib ihr ihr Recht. Das Gleiche gilt was? Für den Mann. Das Gleiche, Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn ihr miteinander leben könnt, dann lebt miteinander auf Koran und Sunna. In dem Sinne, dass du ihr ihr Recht gibst und sie dir deine Rechte gibt und ihre Pflichten erfüllt, also sie und er auch. Halas, wenn ihr nicht miteinander leben könnt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala euch erlaubt, dass ihr euch trennt. Ohne Sünden. Versteht ihr mich? Weil die Trennung ist keine Sünde. Die Trennung ist halal. Und sie passiert wie? Auf eine halal Art und Weise. Assalamu alaikum, alaikum salam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir einen besseren Mann geben als mich. Ich wünsche dir das Beste. Ich wünsche dir das Bessere als mir selbst. Möge Allah dir geben, dass du einen Mann heiratest, der besser ist als ich. Ein besserer Mu'min. Das ist aber nicht die Trennung, wie es bei den Kuffar ist. Sie gehen vor Gericht, dann verlangt der Mann 1 Million, die Frau will 2 Millionen, dann gibt es Probleme, dann gibt es Drohungen, dann gibt es Beleidigungen, dann gibt es und so weiter und so weiter. Nein, ein Mu'min macht das nicht. Entweder du kannst mit ihr leben oder du kannst mit ihr nicht leben. Aber Ungerechtigkeit, das was Allah sich selbst verboten hat, das darf einem Mu'min nicht passieren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nein. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Sheikh sagt hier, dieses Haus, welches voller Sünden ist, ständig, also dieses Haus, in dessen immer Sünden sind. Also der Mann hat keine Angst vor Allah, die Frau hat keine Angst vor Allah, es ständig passieren Sünden in diesem Haus, ist zweifellos, wird es dann Probleme unter den Ehepartnern geben, oder nicht? Ja? Die Frau macht, was sie will, der Mann macht, was sie will. Nicht, was sie will, in dem Sinne, es passiert oft, die Frau macht das, was ihr Mann sagt. Aber sie darf es normalerweise nicht, weil sie gehorcht ihm in Sünden. Zum Beispiel, der Mann raucht und sagt zu ihr Frau, komm, rauch du auch eine mit mir. Die Frau darf ihn auf keinen Fall gehorchen. Sie muss sagen, hey, hast du keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist los mit dir? Bist du wahnsinnig geworden? Ist das gerecht? Und wie das gerecht ist. Und wünsche und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir so eine Frau gibt. Ja? Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir so eine Frau gibt. Ja? Wenn du eine Sünde machst, dass sie gleich zu dir sagt, ja? Was ist los? Ist das von Koran und Sunna? In welchem Buch hast du das gelesen, mein lieber Mann? Wünsche dir, dass Allah dir so eine Frau gibt. Wallahi, wenn Allah dir eine Frau gibt, die dir das Böse verbietet, in dem Sinne, dass sie sagt, Wallahi, das Haram macht das nicht. Ja? Dann hat dir Allah subhanahu wa ta'ala ein Juwel geschickt. Ja? Wenn du aber Sünden machst, die Frau sagt, ja, du musst es sehen, du musst es besser wissen und sowas. Nein! Eine gute Frau ist die, die sagt, das ist Haram, was du machst, Mann. Egal, versteht ihr mich? Das Gleiche, der Mann sagt es seiner Frau. Egal wie sehr sie hübsch ist. Egal wie, wenn sie dich anschaut und blinzelst, du fällst in Ohnmacht. Oder Schönheit ihrer Augen oder sowas. Oder wenn sie dir irgendein Lied singt und du, alas, du bist schon betäubt. Wenn sie eine Sünde macht, musst du sagen, das ist Haram. Das dürfen wir nicht zulassen. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala böse wird, mit unseren Sünden, ist es Sünde. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wie löst man Allahs Zorn aus? Wie? Wer weiß es? Ungehorsamkeit. Man löst Allahs Zorn dadurch aus, indem man Sünden begeht. Einer, der Allah fürchtet, er wird nie Sünden begehen. Wenn er aber eine Sünde begeht, dann wird er sofort Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er was? Dass er ihn verzeiht. Und das ist eine Eigenschaft von einem wahren Mu'min. Ja? Wenn er eine Sünde gemacht hat und danach eine Tauba, ist er nach dieser Tauba besser, als er vorher war. Wallahi. Deswegen ist die Tauba so mächtig und so wertvoll. Wenn du Tauba machst, bist du danach ein noch besserer Mu'min als vorher. Subhanallah. Ist das nicht so? La haula wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, wenn man Sünden macht, wenn man Allah nicht fürchtet und Sünden zu Hause macht, hat das also schwere Folgen. Du wirst mit deiner Frau nicht gut sein. Niemals. Ihr werdet euch niemals auf den geraden Weg treffen. Es werden immer irgendwelche Wege sein. Entweder du gehst ihren Weg Richtung Jahannam oder sie geht deinen Weg Richtung Jahannam. Das ist, wenn die Sünden da sind. Aber wenn ihr die Sünden weggibt, und euch auf den geraden Weg, wie sagt man das, stabilisiert, damit ihr stabil auf dem geraden Weg geht, mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Wenn jemand Sünden begeht, er macht Tauba, der andere unterstützt den anderen in Guten. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Unterstützt euch, sagt Allah subhanahu wa ta'ala gegenseitig. In welcher Sache? Al birr wa taqwa. Was ist birr? In guten Taten. Wa taqwa? Gottes Wichtigkeit. Unterstützt euch gegenseitig. Der Mann unterstützt seine Frau, damit sie Gutes tut. Und dass sie gottesfürchtig wird. Und die Frau unterstützt ihren Mann, damit er Gutes tut. Und damit sie? Und damit er gottesfürchtig. Und unterstützt euch nicht gegenseitig auf was? Ithm, Sünden. Und wal-udwan, Feindseligkeit. Unterstützt euch nicht in dieser Sache. Das darf nicht sein. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Eine Frau muss ihren Mann unterstützen bei dieser Sache. Zum Beispiel, der Mann sagt, Halas, ich gehe jetzt beten in Moschee. Die Frau sagt, na, geh und so und so. Sie macht ja alles kaputt. So darf nicht Frau sein. Die Frau muss sagen, Yalla, Bismillah, Halas, geh. Mann will Hajj gehen. Er hat Geld nur für sich, dass er halt Hajj macht. Er hat nicht für die Frau, soll er machen. Allah hat ihm so viel gegeben, Tabarakatala. Du gehst ohne mich Hajj. Hin und her, was soll meine Familie sagen? Anstatt dass ich sage, Mann, geh Hajj, mach Dua neben Kaaba für mich. Hoffentlich wird Allah subhanahu wa ta'ala mir irgendwann einmal den Weg öffnen, dass ich auch Hajj mache. Wenn nicht, mach Allah, Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir verhilft, dass ich Hijra mache. Fi sabilillah oder Jihad, fi sabilillah und so weiter und so weiter. Die Frau, sie denkt nur, geh nicht Hajj ohne mich. Allahu musta'an, was ist das? Unterstützung? Das ist nicht Unterstützung. Oder dass der Mann seine Frau unterstützt. Dass er sagt, ich unterstütze dich. Wenn du die, also du hast zum Beispiel, die Frau trifft die Entscheidung, dass sie Niqab trägt, mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Dann muss der Mann sie dabei unterstützen. Er muss seine Tapferkeit, nicht Tapferkeit in, also in der Jahiliyyah-Sinne, sondern Tapferkeit im Islam muss er haben, dass er sagt, ich stehe hinter dir. Trag Niqab, ich stehe hinter dir. Alles, was du brauchst, damit dir das Tragen von die Frau hat da nicht zu sprechen. Glaubst du, wenn die Frau sich weigert und sagt, ich werde mit Niqab weitertragen, du kannst mir da nichts sagen, was wird der Mann sein? Er wird Allah, der Barakatala, spielen wollen. Das macht, ja, das ist so. Er wird ein Tagut. Er zwingt sie, dass sie den Niqab runtergibt. Und das ist ein Tagut. Versteht ihr mich? Allah hat ihr vorgeschrieben, dass sie Niqab trägt. Und der Mann zwingt sie dazu, dass sie Niqab runtertut. Er droht ihr mit der Scheidung, er droht ihr mit Schlagen und so weiter und so weiter. Dieser, der studiert hat, irgendwo in der arabischen Welt, hat so einer verdient, ein Führer der Muslime zu sein? Nein, Allah, hat er nicht. Er ist ein Tagut. La havle ve la kuvvete illa billah. Und sowas habe ich sehr oft gesehen. Student Bart und so, wenn du ihn siehst, mashallah, seine Ahlaki so. Er ist fertig mit der Schule. Ich sehe ihn am Flughafen, er hat Krawatte angezogen. Wallahi. Krawatte, Bart ist weg, eine coole Frisur. Wir gehen in das neue Leben, namens Europa. Der wilde Osten ist heute, wir haben damit abgeschlossen. Diplom habe ich, wenn ich jetzt dort bin. Die blöden Brüder, die Dummen, werden sagen, hey, er hat in Medina studiert, er hat in Mekka studiert, er darf das, er kann Koran und Sunna, er hat urviele Telefonnummern von irgendwelchen Schuyuch in Mekka und Medina. Er hat Nummer von Sudeisi. Ruhe, soll Sudeisi anrufen, bevor er in Jenner reinkommt. Und sagt, kannst du für mich checken, dass ich reinkomme? Dann werden wir sehen, ob Sudeisi ihm hilft. Oder irgendeiner von diesen Verrätern, la haule wa la quwwata illa billah. Versteht ihr mich? Er hat urviele Nummern von Schuyuch. Er darf das machen. Er hat studiert. Wenn er sagt, man darf Bart schneiden, dann ist das... Versteht ihr mich? Deswegen werden wir dürfen nicht blöd sein und dumm, dass wir uns, also wie sagt man, dass wir blöd verkaufen von irgendjemandem, der studiert hat. Dass er dann kommt und sagt, ja, man darf dies, man darf das, Frau soll nicht und so weiter und so weiter. Nein. Ein Mann, wir werden vom Thema abschweifen. Dürfen wir nicht. Wir bleiben bei unserem Thema. Ein Mann muss seine Frau unterstützen in Religion. Ha? Wenn sie etwas von Religion praktizieren möchte, dann darfst du ihr nicht im Weg stehen. In dem Sinne, nein, das solltest du nicht machen, das ist nicht Wajib, das ist Sunnah. Du musst ein wahrer Mu'min sein. Und ihr sagen, halas, ich bin 100 pro mit dir. Mach es. Die Frau sagt, ich will nicht kommen, mach es. Die Frau will das, kein Problem. Ja? Das gleiche gilt auch für die Frau. Der Mann will nach Koran und Sunnah leben. Die Frau muss ihn bei dieser Sache unterstützen. Wenn sie sagt, nein, das ist nicht notwendig, oder schau uns an, schau die anderen an. Wir brauchen das Geld, wir können es nicht spenden. Ja? Meine Tante hat Plasma-Bildschirm und wir haben diesen alten. Anstatt dass die Frau sagt, wir brauchen überhaupt keinen Fernsehen. Nimm dieses Geld und schick es nach Shishan oder nach Irak oder sonst irgendwo hin. Schick es oder gib es den armen Muslimen. Oder jemand muss die Moschee renovieren. Ja? Und man braucht so und so viel Geld. Die Frau soll sein, subhanallah, die Frau muss ihren Mann unterstützen. Ja? Ganz besonders, wenn es ein Mann ist, der viel auf seine Frau hört. Ja? Dann bekommt sie auch Ajr, genau wie er. Er hat zwar bezahlt, aber Ajr bekommt sie. Er auch, aber sie auch. Ja? Weil er hätte er vielleicht nicht gegeben, wenn die Frau nicht gesagt hätte, was ist los, Mann? Bist du ein Mann? Gib Geld, fi sabilillah. Die Moschee muss renoviert werden, wir brauchen einen neuen Teppich in der Moschee. Ha? So eine Frau, das ist eine Frau, die Allah fürchtet. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und das muss bei Ehepartnern sein, sonst wird es immer Probleme geben. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Dann sagt der Scheich hier, die Sünden hinterlassen demolierende Spuren und können wie folgt veranschaulicht werden. Also das sind Sachen, die daraus folgen, wenn man Sünden zu Hause begeht. Ha? Wenn Allah nicht fürchtet, seine Frau nicht verbietet, dass sie Harame macht und die Frau ihren Mann nicht verbietet, dass er Harame macht. Dass der Mann die Frau immer unterstützt, dass sie was? Dass sie Sunna begeht, dass sie nach Sunna lebt und dass die Frau ihren Mann dabei unterstützt, dass er die Sunna in seinem Leben praktiziert. Dass sie die Scharia in ihrem Haus einführen. Ja? Es reicht nicht, dass du, ein Bruder, wisst ihr, was er gemacht hat? Wenn du in seine Wohnung reinkommst, hat er über die Tür geschrieben, hier regiert die Scharia. Das ist ein schöner Spruch. Sehr schöner Spruch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns geben, dass die Scharia in unseren Herzen ist. Ja? Weil eine Scharia, stell dir vor, wir hätten jetzt einen islamischen Staat. Was glaubst du, wie viele Muslime würden in diesem islamischen Staat Hijra machen wollen? Ja? Wallahi, nur die wenigsten. Nur die Guraba würden in diesen islamischen Staat reisen wollen. Weil sie lieben Koran und Sunna. Sie lieben die Scharia. Versteht ihr mich? Aber die anderen Muslime, solche nannten, wer die Scharia hasst, ist sowieso kein Muslim. Wer die Scharia hasst, ist kein Muslim, er ist ein Kafir. Wer die Scharia hasst, er hasst das Gesetz Allahs, tabarik wa ta'ala. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, na, ich gehe nicht dort, dort regiert das, der Mezheb von Ebi Hanife, das sind extreme Hanefiten. Oder dort regiert Mezheb von Imam Ahmed im Hanbal und so weiter. Versteht ihr mich? Ich bleibe lieber hier, in einem demokratischen Staat, in einem kommunistischen Staat. Ist das ein Zeichen des Imans? Das ist ein Zeichen des Kufres. Das ist ein Zeichen des Nifaks in seinem Herzen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sogar damals, als zum Beispiel die Kommunisten diese ganzen muslimischen Länder erobert haben, die ganzen russischen Republiken oder die Republiken am Balkan, wie viele, also Familien, ihr ganzes Hab und Gut verlassen haben, um in die muslimischen Länder zu flüchten. Urviele, subhanallah. Aber Verwandte in Syrien. In Syrien. In Palästina gibt es viele, die leben. Viele sind nach Türkei geflüchtet. Weil Türkei ist gleich Scharia. Aber da, als sie nach Türkei gekommen sind, war schon Atatürk, hat dort auf sie gewartet. Der Kafir, der die Scharia abgeschafft hat. Subhanallah. Allahu musta'an. Hasbunallahu. Aywa, was sind die Spuren, also, oder besser gesagt, was, wenn man Sünden zu Hause begeht und man Allah nicht fürchtet, was geschieht? Sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen. Weil, wie kommst du Allah näher? Durch die Pflichten an erster Stelle und danach durch die freiwilligen Gottesdienste. Durch die freiwilligen Ibadat kommst du Allah immer näher und näher. Wenn du aber Sünden begehst, dann entfernst du dich von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und wenn sich die Lage nicht bessert, wenn es nicht besser wird, wird es immer weiter und weiter so gehen. Bis du dich von Allah entfernt hast. Du wirst Allah vergessen. Und Allah wird geben, dass du dich selbst vergisst. Du wirst Kufr und Sünden begehen, du wirst es selber nicht spüren. Versteht ihr mich? Ja? Nesullahe fa'ansahum anfusahum. Sie haben Allah vergessen und Allah hat gemacht, dass sie sich selbst vergessen. Was bedeutet sich selbst vergessen? Ja? Du machst Sünden, spürst es überhaupt nicht. Du spürst es nicht. Ja? Nach einer ehrlichen Tauba. Jede Kleinigkeit, die passiert, sie tut dir weh in deiner Brust. Ja? Diese Sünde tut dir weh in deiner Brust. Aber wenn du dich an die Sünden gewöhnt hast, wenn Allah gegeben hat, dass du dich selbst vergisst, du begehst, du machst Sünden, für dich ist das ganz normal. Nimm jetzt einen Mu'min von unserer Schema und schick ihn erst, er muss eine Stunde in der Diskothek aushalten. Na? Was glaubst du, was mit ihm passiert? Er kommt wie ein Zombie raus. Er wird, Habibi, wir werden ihn Ruhe lesen müssen. Er wird kaputt sein. Na? Subhanallah. Aber einer, der immer in Disco ist, glaubt sie, das wird, das ist seine Welt, in der er lebt. Wenn er von dort kommt, er spürt überhaupt nichts. Er fühlt sich nicht für irgendwas verantwortlich. Oder er fühlt sich nicht, dass er sich, wie sagt man das, dass er sich für irgendwas schämen sollte. Warum? Ist eh normal, eine Freundin zu haben. Ist eh normal. Aber ein Mu'min nicht. Ja? Ein Mu'min nicht, wallahi. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Na, diese Entfernung der Ehepaaren führt dazu, dass der Beistand Allah subhanahu wa ta'ala aufgehoben wird. Wenn du dich von Allah distanzierst mit deinen Sünden, wird Allah dich nicht mehr unterstützen. Was? Wird Allah dich in deiner Ehe überhaupt nicht mehr unterstützen? Dann wirst du dir, Allah wird dich dir selbst überlassen. Was? Du glaubst, du kannst es besser? Allah sagt dir und deiner Frau, mach es so. Du glaubst, du kannst es besser. Ist in Ordnung. Allah überlässt dich selber. Ha? Du glaubst, du kannst es besser, als Allah subhanahu wa ta'ala das vorgeschrieben hat? Mach es besser. Schauen wir mal, was passiert. Alles wird zusammenbrechen. Alles, was du mit Allahs Unterstützung aufgebaut hast, wird zusammenbrechen. Du wolltest es auf deine eigene Art und Weise. Und nicht auf die Art und Weise, wie der Prophet dir das beigebracht hat. Das ist unser Problem. Wir verstehen das nicht. Wir wollen alles auf unsere Art und Weise. Das ist so schwer, subhanallah. Wir tun uns, wie sagt man das? Wir erschweren uns selber. Anstatt, dass wir nur machen, das, was Allah uns sagt. Und der Prophet, a.s.w. hat einen Plan für dich gemacht. Folge diesem Plan. Perfekt. Apo foja mu studi religion, lernen. Vësak të profetës të nëme, men sële ke të riken, të riken, jel temisu, fihi ilm, sehel Allahu lehu, biha, sehel Allahu lehu, biha të rika ilë gjenne. Wer für sich den Weg des Wissens auswählt, wer sich für den Weg des Wissens entscheidet, also der Weg, wo du das islamische Wissen lernst und suchst. Und das ist einer dieser Wege, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mit Allahs Tabarik Tala, Erlaubnis und Unterstützung. Wir sind ja hier gekommen, um die Religion zu lernen und Allah, unseren Herrn Tabarik Tala, zu gedenken, oder nicht? Wer diesen Weg, diesen Kurs einschlägt, wird Allah durch diesen Weg in was? Das Eintreten in die Jannah erleichtern. Versteht ihr mich? Du willst leicht in die Jannah kommen? Lerne Islam, lerne Koran und Sunnah. Das ist der leichteste Weg und der beste Weg. Halas? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen gibt es immer die Diskussion, wer ist besser, ein Mujahid, fi sabilillah oder ein Alim? Ja? Die einen sagen, ein Mujahid. Ja? Bezahlt mit seinem Kopf, Allahu Akbar. Ja? Und die anderen sagen, nein, ein Alim. Warum? Weil hätte es nicht den Alim gegeben, würde der Mujahid nichts, von wem soll er lernen, den Weg des Dschihads? Von einem Alim, oder nicht? Ja? Aber die beste Meinung ist welche? Beide. Wer diese Verbindung macht. Alim und Mujahid. Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, oder Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zum Beispiel. Dass du, ja? Ein ganzer Mann. Warum? Weil wenn du das, wenn du Koran und Sunna lernst, ja, und du gehst in Dschihad, und irgendwann mal irgendein Jahil sagt, es gibt keinen Dschihad mehr, was machst du? Gehst du mit dem Dschihad mit? Oder sagst du, Wallahi, ihr könnt nach Hause gehen, alle, wenn ihr wollt. Ich bleibe auf meinem Posten. Fertig. Ich verlasse meinen Posten nicht. Das ist der Posten, den mir Allah anvertraut hat. Und ich verlasse ihn nicht. Ja? Ein Jahil wird weggehen, aber ein Alim wird nicht weggehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Dieses Thema ist sehr, sehr schwer für mich. Ich sehe das, ja? Weil ich abschweife ständig. Aber das ist wichtig, das brauchen wir. Wallahi, das brauchen wir. Barakallahu fikum. Na'am. Aywa. Wenn sie Sünden begehen, der Mann und die Frau, also die Ehepartner, so werden sie für Allah subhanahu wa ta'ala unwichtig sein und dies bedeutet ihren Untergang. Wenn du absichtlich Sünden machst, der Mann und die Frau haben keine Angst, fürchten Allah nicht, also in der Ehe. Ja? Sie werden für Allah unwichtig werden. Halas. Und was bedeutet das, wenn Allah dich, wie sagt man das, verlässt, im Stich lässt? Kann Allah jemanden im Stich lassen? Hat Allah diese Eigenschaft? Ja. Wo der Prophet sagt, من خذل مؤمنا وهو قادر على نصره خذله الله في موت يحب ان ينصر فيه. Wer einen Mu'min im Stich lässt, ha? Und er hat die Möglichkeit, ihm zu helfen, wird Allah ihn im Stich lassen, dann, wenn er sich am meisten wünscht, dass man ihm hilft. Allah wird dich im Stich lassen. Alas, hier auch. Ihr wollt es, ihr fürchtet nicht Allah. Der Mann macht, was er will, die Frau macht, was sie will, Udu Billah. Na? Schau nicht auf die Verbote. Allah ist der Barakatala, Allah wird sie alleine lassen. Er wird sie im Stich lassen und halas, du bist verloren. Was liest du jeden Morgen und jeden Abend? Wala tahkilni ila nafsi tarfata ayn. Und überlasse mich nicht mir selbst keinen Augenblick, keinen einzigen Augenblick. Du bittest Allah, dass er dich nicht einen einzigen Augenblick dir selbst anvertraut. Ha? Jeden Morgen. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. Überlass mich keinen einzigen Moment mir selber. Du hast Angst, dass Allah dich dir selbst anvertraut, oder weil du wirst dich selbst kaputt machen. So bist du. So ist der Insan. Ja? Zaluman jahula, ein großer Zalim und ein großer Jahil. So beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen. Ein großer Salim und ein großer Jahil. Ne? Zalumen Jahula. Deswegen bitte ihn und sag, oh Allah, lass mich nicht alleine. Überlass mich nicht mir selbst, keinen einzigen Augenblick. Ich werde alles kaputt machen. So bin ich. La hawla wa la quwwata illa billah. نعم. شلون اذان؟ اسي شلون اذان؟ خلاص. Wie wenn nur noch eine Sache. Wenn man Allah nicht fürchtet und Sünden zu Hause begeht, in der Familie, wird das dazu führen, dass sich Mann und Frau beginnen zu hassen. Ja? Warum? Allah sagt, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Das ist der Anfang der Aya. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Unterstützt euch gegenseitig in Gutes tun und Gottesfürchtigkeit. Zweite Aya sagt, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Und unterstützt euch ja nicht in was? Sünden und Feindseligkeit. Wenn du das erste nicht erfüllst, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى, dass du dich mit deiner Frau in gutem Tun und in Gotteswichtigkeit unterstützt. Wenn du das nicht machst, wird Allah subhanahu wa ta'ala geben, dass du das andere hundertprozentig machen musst. Weil entweder das oder das. Es gibt nicht irgendwas in der Mitte. Verstehst du mich? Entweder du fürchtest Allah oder du fürchtest ihn nicht. Oder? Entweder du machst Gutes oder du machst Sünden. Subhanallah. Wenn du Allah nicht fürchtest und wenn du dich nicht mit deiner Frau, wenn der Mann sich mit seiner Frau oder die Frau mit ihrem Mann unterstützen, in Gottes Wichtigkeit und in Gutem tun, dann werden sie sich hundertprozentig dazu, wie sagt man das, unterstützen, dass sie Sünden miteinander begehen und dass sie, wie sagt man das, ungehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sind. Alles. Und das wird was, zu was führen? Zu Udwan. Dieser Hass und diese Feindseligkeit wird unter ihnen ausbrechen. ولكن إسلامنا لا يهون إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل لهم مستحيل لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون دائما مؤمنون تهون الحياة تهون الحياة وكل يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون هو الدين عصمتنا في الحياة وليس لنا من سبيل سوى سبيل سوى تساوم لا أيها الغاشمون تداهين لا أيها المارقون أيها المارقون تهون الحياة تهون الحياة وكل يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون فإسلامنا نبضنا والعيون على رغم ما يمكر الماكرون يمكر الماكرون إلى الدين فالموت أولى بنا ولسنا نفرط في ديننا في ديننا تهون الحياة وكل يهون فيا ظلمة الشر نحن السنان نحن السلام.